Tischtennis spielen ist eine von Jacks Leidenschaften. Und Oggi tut ihm den Gefallen und macht mit. Jack täuscht und tänzelt und macht Oggi langsam kirre. Dann kommt Handkantenoberschlag, der Ball. Sehr tief berührt das Oggi nicht. Führt sich auch Jackie auf wie irre. Er hat gepatzt, na und? Das war doch öfter schon der Fall. Wen haben wir denn da? Hast du gesehen, Oggi? Deine Schwester Monika. Herzlich willkommen, liebes Kind. Haha, sie ist und bleibt der süße Wirbelwind. Und Monika, nun ja, was soll sie machen? Kann über Jack so wie beim ersten Mal nur lachen. Oggi, der das Gesülze Jackies gar nicht mag, landet die ersten Treffer und dann geht es Schlag auf Schlag. Der kleine Ball, gereicht von lieber Hand, bringt den Gevatter fast um den Verstand. Ja, dann bis gleich. Wir sehen uns ja drin. Jetzt muss ich nämlich ganz, ganz schnell wohin. Es würde Jack nicht wundern, fiel das Haus zusammen. Er selbst steht, wie vom halben Jahr, von Kopf bis Fuß in Flammen. Ja, ich bin in sie verknallt. Ich bin so frei. Nur leider steht das süße Ding zu Jackies Kummer genau noch wie beim ersten Mal im Mai auf die verrückte Inline-Skate- und Rollschuhnummer. Und wieder haben sich, wenn auch rasch überlistet, die Kakerlaken in den Rollschuhen eingenistet. Der Sturz, breitbeinig aufs Geländer von der Treppe, fährt wie ein heißer Blitz bis in die Backenzähne. Und wenn ich mich nur um zu sterben auf die Toilette schleppe, im Angesicht der Angebeteten nicht eine Träne. Ich hab mir eben furchtbar meine, na du weißt schon was, geprellt. Oh ja, das ist so, als ob Weihnachten und Ostern auf einen Sonntag fällt. Jack, der in Wirklichkeit nicht die geringste Ahnung hat von Judo, Schattenboxen und Karate, bewirkt doch eines. Monika ist platt. Jack fuchtelt mit zwei Händen, dass man glaubt, er tät's mit Vieren und möchte als Lotse einen Tanker in einen Hafen manövrieren. Täler weit, oh Höhen, oh schönes Mountainbike. Jack kommt mit Fahrradstrampeln auf keinen grünen Zweig bei der geliebten Monika. Denn wenn er endlich oben ist, ist sie schon lange da. Es fahren die Insektenzwerge, wie's scheint, auch gerne in die Berge und treiben dann, oh armer Jack, dort manchen bösen Schabernack. Zum Beispiel reißen sie die Kupplung raus, hauen sie dir ins Gesicht, nichts mehr zu sehen, aus. Sofern es nicht mehr auf der Straße haftet und auch den Höhenunterschied verkraftet, kommt man auch mit dem Auto irgendwie zu Tal. Na sowas, da fährt Monika, da hupen wir doch mal. Sowas muss man wirklich einen Zufall nennen. Der Herr Gevatter landet in einem Rennen. Sein Jeep drängt alle anderen zur Seite. Für den Veranstalter eine Riesenpleite. Der Jubel will kein Ende nehmen. Jack braucht sich seiner Leistung nicht zu schämen. Wie schön, dass auch die Monika ihm applaudiert. Da wagt der Held denn doch zu lächeln, auch wenn er dadurch viel verliert. Wohl auch in ihn verknallt und hat ihn mitgenommen. Macht nichts. Der ist an Brot gewöhnt. Der wird schon wiederkommen. Der Oggi klappt den Tennistisch zusammen. Da bist du machtlos. Stehen zwei Herzen mal in Flammen. Schon wieder tobt die Jagd. Es fliehen auf flinken Sohlen die Kakerlaken Didi, Marki und Joey. Sie haben diesmal Fritz, den Goldfisch, sich gestohlen. Sie fahren mit ihm bestimmt nicht an die See. Und Oggi immer hinterher mit unheildrohender, erhobener Klatsche. Ging's hier um Satz und Spiel und Sieg, säß er gehörig in der Patsche. Das tat sicher weh. Wie oft war die Geländerkugel schon im Wege? Mir wird ganz anders, wenn ich deine Lauf- und Klatschmethode sehe. Komm mit, auf dass ich dir mein Hightech-Reich zu Füßen lege. Der Keller, wo der Vetter gerne chemisch laborierte, gleicht einer futuristischen Station. Oggi hat nichts gemerkt, als sie montierte, die Firma Gustav Knüppeldick und Sohn. Hier nun der elektronische Insektenkiller, bestehend aus einem Helm und ein paar Schuhen, in die die Klatsche integriert ist. Na? Was sagst du nun? Gemeingefährlich. Na schön, bei dem mechanischen Insekt hat's hingehauen. Der Jäger allerdings macht schlapp. Natürlich hatte Jack in den Erfolg Vertrauen gesetzt und trotzdem drückt er ein paar Freudentränen ab. Nun hat der Herr Gevatter wieder was zum Protzen. Oggi, der Ärmste, findet jetzt das Ganze schon zum Kotzen. Thank you. Zwar schien es ihm, als sollte er gleich fliegen. Ein paar Mal kam der Kater auch zum Liegen. Von dem Getrampel krampften ihm die Waden. Die Kakerlaken nahmen nur geringen Schaden. Das Tempo war rasant, es ging die Wände hoch über die Decke. Die Kakerlaken hatten schnell gemerkt, der macht sie nicht zur Schnecke. Jetzt fangen sich noch an, die Füße zu verdrehen. Er hat das Tischchen mit der Vase nicht gesehen. Dann kommt die Wand. Die Wand gibt nach. Er segelt in den Garten. An der Erfindung liegt es nicht. Doch von dem Trottel war nichts anderes zu erwarten. Verbesserungen vom Erfinder vorgenommen, waren bei den Opfern auch nicht so besonders angekommen. Von Oggi mal ganz abgesehen, der wünschte ohne Zweifel des Vetters Technikram schon längst zum Teufel. Der baut nun eine ganz und gar mechanische Figur. In einer Kugel obendrauf sitzt Oggi und steuert alles nur. So soll es sein. Nur momentan fällt's ihm noch schwer. Er taumelt wie ein schwankes Rohr im Winde hin und her. Der Roboter, aus der Montagehalle ausgebrochen, marschiert zielsicher los. Er hat den Braten schon gerochen. Beim Grand mit Vieren sitzen die drei Tunichtgute. Da bricht, ohne Alarm zu geben, mit Getute der fliegen, klatschen, schwingende Blechotto durch die Wand. Hui, sind die Kakerlaken da aber gerannt. Das ist Adelheid die Nimmersatte, auf die der Marki mal ein Auge hatte. Und nun benutzt er sie als Shuttle, ganz ohne Steigbügel und Sattel. Das hätte der Roboter beachten müssen. Der Dachstuhl hat die Kugel mitsamt Oggi abgerissen. Versuch, es zu behindern, bringt das Blechmonster in Rage. Krach, stehen von jedem Haus nur noch der Hobbyraum und die Garage. Es schlägt das ausgeflippte Ding auf diese Weise durch die erst kürzlich renovierte Siedlung eine Schneise. Und auch die Wolkenkratzer, die tatsächlich in die Wolken ragen, hat es verschlungen. Die liegen ihm, ist anzunehmen, schwer im Magen. Zerstörung und totales Chaos sind der letzte Stand. Und alles nur, weil Jackie arrogant wie immer fand, die Fliegenklatsche sei im Zeitalter der Technik out. Totaler Quatsch. Es kommt nur darauf an, dass einer zielen kann und kräftig haut. Die Frechheit dieser Taugenichtse schießt ins Kraut. Das ist schon lange fällig, dass wir die ein wenig stutzen. Das geht auf keine Kuh, so wenig wie auf eine andere Haut, dass die als Fallschirm meine Hose nutzen. Man muss nicht abergläubisch sein, geht aber schon so früh am Morgen die Türglocke, bedeutet das meist Sorgen. Den Herrn da kennt er noch vom letzten Jahr, als so wie heute das Manöver fällig war. Ja, ja, ich weiß schon, Sie sind absolut nicht drauf versessen. Drum haben Sie es natürlich auch vergessen. Da steht der Bus. Wir wollen hier nicht lange gammeln. Ich habe noch jede Menge Reservisten einzusammeln. Grüße ich alte Kaserne wieder. Sonst sangen sie hier immer forsche Lieder vom Polenmädchen in dem Städtchen und der Haselnuss, die schwarzbraun ist. Tja, damit ist nun Schluss. Feldwebel Gottfried Schreihals führt hier das Regiment. Und dass der nicht umsonst so heißt, weiß jeder, der ihn kennt. Kakerlaken sind im Handgepäck mit eingerückt und von der ersten Übung ganz entzückt. Der arme Kater unterm Draht durch auf den Knien muss er robben. Die Kakerlaken sind sich einig. Diese Mühsal gilt's zu stoppen. Über den Kanal sich hangeln und das mit schwerem Marschgepäck. Feldwebel Schreihals kennt dies Wasser nur vom Angeln, drum schreit er sich vor Lachen auch fast weg. Die langgezogenen Arme, die im Wasser ihn versinken ließen, erweisen sich für Augie äußerst praktisch nun beim Schießen. Nun aber ran hier, wenn ich bitten darf, und es muss fetzen. Jetzt haben Sie die Chance, die Scharte wieder auszuwetzen. Bleibt der Kerl denn nur? Schreihals sieht ihm erwartungsvoll entgegen. Gleich wird er sich mit Nachdruck vertikal auf China zu bewegen. In Peking auf dem Platz vor der verbotenen Stadt trifft Oggy Bob, der bei einem Quiz die Ostreise gewonnen hat. Feldwebel Schreihals hat zur Nacht, weil er sich gerne pflegt, pürierte Gurken und auch ein paar ganze Scheiben aufgelegt. Wer klopft denn da? Das ist ja unerhört, dass jemand mitten bei der Gurkenmaske kommt und stört. Merkwürdig. Außer Schütze Oggi ist niemand zu sehen. Und müsste dieser blöde Kater denn nicht im Schilderhäuschen stehen? Bei Licht besehen ist es beim Kommiss genauso, wie es im ganz normalen Leben ist. Man sucht und findet hier wieder einen Dummen, um ihm unliebsame Beschäftigung aufzubrummen. Feldwebel Schreihals ist nicht wohl, wenn er nicht schreien kann. Schrei du nur, denkt sich Orgi, ich gewöhne mich schon noch dran. Merkwürdig, dass er nach dem Bombenabwurf gar nicht resoniert. Eigentlich nicht, die Dinger sind ja explodiert. Man sieht geschäftig bei den Hemden den Kater bügeln, wenn auch mit Befremden. Tja, die Verstärkung, die sich Leichtmatrose Oggi mitgebracht, hat für Feldwebel Schreihals ihn endgültig zum Volltrottel gemacht. Die Torpedierung eines eigenen Munitionsschiffes im großen Belt ging wie ein Lauffeuer von seinem Vorgesetzten angefacht, gleich um die halbe Welt. Bis in den Himmel hat sich's rumgesprochen. Hier übt der Kater Harfe spielend schon seit Wochen, um in den Engelchor zu kommen, das Halleluja. Und die haben Sie auch reingelassen? Da war wohl Petrus gerade mal nicht da.